There is a consensus amongst many people in kind of like the venture capital world. In der Welt des Risikokapitals, das sich auf die Zukunft des Internets fokussiert, ist man der übereinstimmenden Meinung, dass Spotify die Lösung für das Musikproblem gefunden hat. Mit diesen Partnern konnte das Unternehmen sehr viel Geld einsammeln und immens wachsen. Und bisher hat Spotify nach dieser Logik auch einiges richtig gemacht. Aber die große Frage ist, ob ihre Vision eines allumfassenden Musikkatalogs in einem Streaming-Modell für die nächsten 20 bis 30 Jahre wirklich der ganz große Wurf ist. Und sie müssten mal langsam Gewinn machen. Matt Dryhurst. Er ist auch so ein Technologieexperte, der sich Gedanken macht über die Zukunft des Internets und der Musik im Web. Außerdem ist der Musiker bekannt vor allem als künstlerischer Partner seiner Freundin Holly Herndon. Ihre gemeinsame Arbeit an Hollys letztem Album Proto, für das sie auch mit künstlicher Intelligenz arbeiteten, setzte neue Maßstäbe im Sinne eines wegweisenden musikalischen Futurismus. Der Zündfunkgenerator hat sich mit dieser technischen Seite einer musikalischen Science-Fiction schon befasst. In dieser Sendung soll es mehr um die soziologischen Folgen unserer komfortablen Streaming-Welt gehen. Spotify zum Beispiel verspricht einen ganz persönlichen und niemals endenden Soundtrack für den gesamten Tag und dann sogar für das gesamte Leben, egal wo man gerade ist oder was man gerade macht. Aber ist das nun ein Versprechen oder eine Bedrohung? War das schon immer der Ansatz? Was verkaufen uns Streaming-Anbieter wie Spotify überhaupt und zu welchen Kosten? Wer profitiert hauptsächlich von diesem Modell und wer guckt in die Röhre? Und gibt es überhaupt noch eine Alternative zu dieser musikalischen Brave New World? We are lost in music. Warum der Erfolg des Streamings die Musikkultur gefährdet? Sendung von Florian Fricke. Wie war das? First Spotify will soundtrack your entire day, then your entire life. Was könnte man denn also hören am Schreibtisch in Vorbereitung auf eine Sendung? Warum nicht Musik, die mir das Schreiben leichter macht? Tatsächlich, die gibt es. Playlisten gegen Schreibblockaden. Einige. Es sind sogar so viele, dass ich es aufgebe, sie zu zählen. Manche haben keinen einzigen Follower, andere liegen im vierstelligen Bereich. Ich nehme die erstbeste und klicke Play. Billy Joel. Okay, und jetzt noch was für die Stimmung. Ich suche mich durch Spotifys Browser. Hier, Wellness, unter Kategorie Positive Vibes. Hier wähle ich die Playlist Happy Hits, Hits to Boost Your Mind and Fill Your Mind with Happiness. S.G. Lewis mit One More. Zum Aufpeppen hatte sich Disco-Legende Nile Rodgers an der Gitarre eingeladen. Das bleibt dann auch der einzige Lichtblick. Und jetzt noch was für die Konzentration beim Schreiben. Da hilft bestimmt die Playlist Concentration and Study. Jan Thiersen mit seiner Filmmusik für Die fabelhafte Welt der Amelie. Kann das sein? Mit nur 3 Titeln ist das Geschäftsmodell Spotify eigentlich schon hinreichend beschrieben. Musik, die unaufhörlich angenehm berieselt und niemals wehtut. Besonders aufgefallen ist mir das in der Playlist Frühlingsgefühle, in der viele auch in Indie-Kreisen akzeptierte Künstler und Künstlerinnen gelistet sind. Sufjan Stevens zum Beispiel, Bon Iver oder Arlo Parks. Aber auch hier wurden genau die Songs ausgewählt, die einen sanft in Watte packen. Ja, nicht aufregen, ja, nicht anecken. Irgendwie erinnert mich diese Ästhetik an die Ästhetik bestimmter Datingportale mit ihren inszenierten Hochglanzfotos. Gepflegte junge Menschen, gern in weiß gekleidet, sitzen in ihren identischen, aseptischen weißen Wohnungen. Unverbindliche Sauberkeit als bestechendes Charaktermerkmal. Alles wirkt wie aus einer Werbekampagne, Produkt egal. Und dazu läuft in Dauerschleife Rumors von Fleetwood Mac. Die Quintessenz des stets eleganten und nicht sonderlich tiefgründigen kalifornischen Softrocks und eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Genauso wirkt Spotify auf mich wie eine polierte Oberfläche, unter die man nie schauen muss, denn da ist nichts weiter. Wie moderne Muzak. Die Firma Muzak produziert und vertrieb seit den 1950er Jahren Easy-Listening-Musik, wie man sie aus Supermärkten kennt. Die Oberfläche ist der Inhalt und dabei ist es völlig egal, ob man am Schreibtisch sitzt, joggen geht oder zur Arbeit fährt. Hauptsache, es ertönt dazu irgendeine gute Laune-Musik. Der Musiker und Internetenthusiast Matt Ryhurst sieht hier das Grundproblem in der musikalischen Anlage der Playlisten von Spotify. Wenn du heute Musik hören willst, die das Gefühl von Frühling oder einer sommerlichen Strandparty vermitteln soll, die aktuellen Stile, die damit assoziiert werden, lehnen sich an die historischen Stile des 20. Jahrhunderts an, die wiederum damit assoziiert werden. Diese Art der Erfassung ist das Problem und darum fühlt sich das ganze Konzept so festgefahren an. Okay, muss ja nicht immer nach Kalifornien in den 70er klingen. Dann hören wir halt was Modernes, wir gehen doch mit der Zeit. Hier, eine Playlist mit Dubtechno, über 20.000 Follower. Diese Unterscheidung zwischen Mainstream und Underground existiert meiner Meinung nach nicht mehr. Denn das gilt auch für Stile, die wir im 20. Jahrhundert noch als ungewöhnlich wahrgenommen hätten. Nehmen wir düsteren, dubbigen Techno, der ein langes und erfolgreiches Erbe mit sich bringt. Und wundersamerweise werden immer noch jede Woche tausende Dub-Techno-Tracks produziert. Aber hier zeigt sich dasselbe Problem. Mag sein, dass für dich, der du schon etwas älter bist und vielleicht in vergangenen Subkulturen mitgemischt hast, diese Tracks etwas frischer klingen. Aber das sind sie nicht. Diese Ideen sind genauso angestaubt. Und diese Vorstellung von Musik als Produkt des 20. Jahrhunderts mit all diesen Songs aus den damaligen Subkulturen wird bis ans Ende aller Tage ausgebeutet werden. Deswegen kaufen Fonds wie Hypnosis den ganzen Backkatalog der Eurythmics oder von Fleetwood Mac. Alles aus dieser Zeit ist Gold. Mein Problem damit ist, dass das 21. Jahrhundert immer noch nicht richtig angefangen hat. Und es sind schon 20 Jahre vergangen. Eben. Im 20. Jahrhundert waren 20 Jahre noch eine Ewigkeit in der Musik. Seit der Jahrtausendwende haben die Künstlerinnen vor allem damit verbracht, ihre Musik an das neue Format, an die Streamingdienste anzupassen, ohne dabei ihre alten Pfade zu verlassen, denn die Streamingdienste sind auf keine Zukunft vorbereitet. Innovation, Zukunftsversprechen, das gilt nur für eine Plattform wie Spotify selbst, die vom Start weg mit einer sehr robusten Performance aufwarten konnte. Die ersten User waren begeistert von der Geschwindigkeit, jeder Titel startete fast sofort und das hat sich bis heute nicht geändert. Whatever you want, whenever you want, instant, simple and free. Magic. Diese Dienstleistung ist das Produkt und nicht die Musik. Und da würde ich mit dir übereinstimmen in dieser Schilderung einer Dystopie, wie sie so ähnlich Simon Reynolds in seinem Buch Retromania geschildert hat. Dieses gespenstische Gefühl, dass so viel Musik, die mit so viel Herzblut gemacht wurde, so einfach ausgeschlossen wird. Wo sind denn die neuen Ideen, die dich überraschen, verstören, herausfordern? Auf Spotify wirst du sie nicht finden. Yeah, when you're on Spotify, you're not going to get that. Was nicht heißt, dass die Musik der Zukunft dort überhaupt nicht stattfindet. Bloß, wenn man von ihr nichts weiß, ist sie quasi unauffindbar, verschüttet unter den immensen Schichten von Musik aus der Vergangenheit. Gegründet wurde Spotify jedenfalls 2006 in Stockholm von Daniel Ek und Martin Lorentzon. Beide hatten Startups in der Online-Werbebranche gegründet und waren bereits Millionäre, als sie sich kennenlernten und anfreundeten. Es war die Zeit der hemmungslosen Musikpiraterie. File-Sharing-Dienste wie Pirate Bay in Schweden und Napster in den USA brachten die Musikindustrie zum Taumeln. Metallica verstiegen sich zu dem mutigen Schritt, das unter Usern ungemein populäre Napster zu verklagen. Die beiden jungen Unternehmer Ek und Lorentzon erkannten, dass es einen Ausweg aus dieser Misere geben könnte. Die Musikpiraterie müsste legalisiert und die Musikindustrie wieder entsprechend vergütet werden. Das war die Startidee zu Spotify. Das Streamen von Musik per Werbung monetarisieren und legalisieren, so wie es in der kostenlosen Version noch heute passiert. Der Launch fiel folgerichtig fast mit dem Prozess gegen die beiden Pirate Bay Gründer in Stockholm zusammen. Besser kann man den Startwechsel nicht illustrieren. Die frühe Ausrichtung von Spotify lag noch ganz auf dem eigenständigen Finden von Musik, die in der allerersten Version noch nicht einmal lizenziert war, wie es in Spotify Teardown aus dem Jahr 2019 beschrieben wird, dem Buch einer schwedischen Forschungsgruppe. Man füllte die Server einfach mit der Musik der Mitarbeiter und die kam hauptsächlich von File-Sharing-Diensten. Erst dann folgten jahrelangen Verhandlungen mit den Major-Labels, die Spotify zu einem Bezahldienst drängten. Ihr hört den Zündfunkgenerator über den Erfolg des Streamings und was das für die Musikwelt bedeutet. Die Firmenphilosophie von Spotify war immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Mit dem Rückenwind aus diversen Finanzierungsrunden wuchs das Unternehmen auch konstant und breitete sich in der westlichen Hemisphäre aus. Heute ist es in 170 Ländern präsent, 2018 ging es an die Börse. Der Aktienkurs stagnierte erst lange ohne große Ausschläge und nahm erst zu Beginn der Corona-Krise an Fahrt auf. Anfang März 2021 lag er rund doppelt so hoch wie der Ausgabewert von 120 Euro. Neben den beiden Hauptanteilseignern Eeg und Lorenzon teilen sich den Kuchen diverse Investmentfirmen, die Bank Morgan Stanley und die drei Musikbranchenriesen Universal, Warner und Sony. Und das macht Spotify zu einem Unternehmen irgendwo zwischen Finanzindustrie, alter Musikbranche und einem globalen Radiosender. Ende 2020 hatten 155 Millionen User ein Bezahlabo und rund 190 Millionen nutzten Spotify kostenlos. Seit 2013 liegt der Schwerpunkt dazu immer mehr auf persönlich zugeschnittenen Musikempfehlungen, für die sich Spotifys Algorithmus verantwortlich zeigt. Denn das große Pfund des Unternehmens sind die unzähligen Daten, die anfallen und mit denen sich der Musikgeschmack aller User vermessen lässt. Anhand dieser Daten, also den Statistiken des bisher Gehörten und den Vorlieben ähnlich gestrickter Musikhörer, wird zum Beispiel der beliebte und auf jeden User individuell zugeschnittene Wochenmix Discover Weekly erstellt. Auch die Slots für die Werbespots in der kostenlosen Version werden auf Basis dieser Daten versteigert. Die Menge der Klicks ist also die wahre Währung in diesem Spiel. Liz Pelly ist freie Journalistin in New York und beschäftigt sich schon länger mit dem Themenkomplex Streamingdienste. Over time we've seen sort of an emergence of. Wir sehen nun ein Phänomen namens Streambait, was als Analogie nichts anderes meint als die Effekte von Clickbait im Bereich der Online-Presse. Es wird nur noch darauf geachtet, was die User anklicken und was sie den lieben langen Tag hören, ohne dass dabei die eigentliche Musik in irgendeiner Weise wertgeschätzt wurde. Und was wir als Komfort empfinden, ist immer mit versteckten Kosten verbunden. Es gibt grundsätzlich sehr viel an dem Konstrukt Streamingdienst zu überdenken, aber das ist für mich der wichtigste Punkt, wie die Plattformen die Beziehung zwischen Hörer und Musik immer mehr verwässern. The relationship that people have with the music they listen to is a big one. Spotify hat keine eigene Musikredaktion wie das Konkurrenzunternehmen Bandcamp, das mit wöchentlichen Empfehlungen in Form einer Radioshow aufwartet und mit regelmäßigen Bestenlisten in allen möglichen Subgenres. Bei Spotify werden die spärlichen Informationen über die Künstler über die Webseite der Musikdatenbank Discogs implementiert. Kommunikation, wie früher auf MySpace oder jetzt auf SoundCloud, findet nicht statt. Jeder bleibt für sich vor seiner virtuellen Jukebox. Grundsätzlich lässt sich sagen, jede nationale Spotify-Niederlassung richtet sich an den Landesvorlieben aus, was Geschmäcker, Inhalte und Werbung angeht. Circa 20% der angebotenen Titel wurden noch kein einziges Mal gehört und das heißt, dass sie bestimmt auf keiner Playlist landen, die von Spotify-Kuratoren bestückt wird oder vielleicht von einer Software. So genau weiß man das alles nicht. Denn das Unternehmen gibt nur sehr wenig Informationen über sich selbst preis. Die Playlists mit großer Reichweite sind die Sehnsuchtsorte aller Musikmachenden, die mit Streaming nennenswert Geld verdienen wollen, denn Streamingdienste bezahlen die Labels und Künstler bekanntermaßen nicht besonders üppig. Bei Spotify gibt es ganze 0,35 Cent pro Stream. Für 1 Million Streams gäbe es demnach knapp 3.500 Euro. Welcher Künstler nicht bereits Topseller war, hat es ungemein schwer, mit Streaming eine nachhaltige Karriere zu starten. Die Bandbreite des Erfolgs liegt zwischen 0 Streams und 21,5 Milliarden. So viel hat Spitzenreiter Drake bis Ende 2020 weltweit angesammelt. Kein Normalsterblicher weiß, welchen Deal Drake mit Spotify ausgehandelt hat. Aber nimmt man den 0,35 Cent pro Stream als Grundlage, dann hat er nur mit Spotify 75 Millionen Euro verdient. Maybe it's just right for the night. You see niggas coming on too strong, girl. They want you in their life as a wife. That's why you wanna have no sex. Why you wanna protest? Why you wanna fight for your right? Cause you don't love them boys. Pussy run they think, fuck that noise. I know things get hard, but girl, you got it, girl, you got it. There you go. Can't you tell by how they looking at you everywhere you go? Von 75 Millionen Euro Spotify-Erlösen ist Markus Reuter weiter entfernt als vom Mars. Markus ist ein Produzent, Gitarrist und Gitarrendesigner. Er war Schüler von Robert Fripp, dem Kopf der Prog-Rock-Band King Crimson. Seit 25 Jahren lebt Markus von der Musik, ob solo oder mit zahlreichen Projekten. Das bekannteste davon sind die Stickmen, zusammen mit Tony Levin und Pat Mastelotto aus dem King Crimson-Umfeld. Ich treffe Markus, weil ich weiß, dass er sich jeden seiner professionellen Schritte sehr genau überlegt. Also wenn du dir deine Karriere mal so als finanzielle Hüllkurve vorstellen würdest, ja, wie sieht die ungefähr aus? Also bei mir steigt die ständig, natürlich sehr langsam, aber ständig. Das ist etwas, da habe ich mich so drauf verständigt mit mir selbst, dass ich das so möchte. Ja, ich möchte auf Dauer Erfolg haben und ich möchte, dass halt eben ich immer wieder was habe, was eben Kursschwankungen in Anführungsstrichen auffängt. So, und das wird immer schwieriger natürlich. Aber eben jetzt für die ersten 20 oder 25 Jahre ist es eigentlich immer besser geworden und das in einem Bereich, wo man sagt, das Business ist tot. Und es ist es auch, aber es kommt halt darauf an, welche Einstellung man dazu hat und wo man das Business sucht. Und bei mir war es von Anfang an klar, dass ich gar nicht auf die große Menge will, sondern dass ich weiß, ich muss halt gute Beziehungen aufbauen mit einem kleineren Kreis von Leuten und da das meiste raus machen. Und das geht auf, ne? Und wenn du da halt dann irgendwie, sag ich mal, im Jahr 10, 15, 20 neue Leute hast, macht das halt schon einen Unterschied. Ja, und ich habe gar nie darauf spekuliert, überhaupt groß Erfolg zu haben, was die Mengen der Leute angeht, die meine Musik konsumieren. Und das geht als Konzept gut auf. Es wird natürlich immer schwieriger, klar. Aber ich glaube, für mich ist es noch einfacher als für die Leute, die im Kopf noch in dem alten Modell hängen. Bietest du auch an auf Spotify? Ich habe ein paar ausgewählte Releases auf Spotify, ja. Wie war denn das damals, als du das da draufgepackt hast? Hast du da einen Vertrag mit der Firma geschlossen? Nee, das ist unterschiedlich. Also die Firmen, die halt eben Sachen in den digitalen Vertrieb geben, nennen sich Aggregators, Aggregatoren. Ja. Und wir haben, also ich sage wir, weil ich habe so eine kleine Firma, wir haben halt dann vor ein paar Jahren dann auch direkt gesagt, irgendwie dieses Streaming wurde quasi automatisch, ohne dass nachgefragt wurde, mit in den Deal reingenommen und quasi mit angeboten als Zusatzservice. Das heißt, den Katalog, den ich dann schon hochgeladen hatte, quasi bei dem Aggregator, wurde dann automatisch auch zum Streaming freigeschaltet. Und das haben wir dann ein, zwei Jahre mitgemacht, haben gesehen, dass das überhaupt nichts bringt und haben dann gesagt, okay, das wird alles wieder runtergenommen. Und dann haben wir wirklich auch alles runtergenommen gehabt. Und jetzt machen wir es, wie gesagt, ganz gezielt, dass wir bei bestimmten Produkten sagen, okay, da ist es für mich egal. Ja, so ungefähr muss man fast sagen, wenn das da drauf ist oder nicht. Und wählen das halt jetzt eben pro Release aus. Was war dann der Hauptvertrag, wo das ein Nebeneffekt von war? Eben digitaler Vertrieb im Sinne von Downloads verkaufen. Weißt du, das vor Streaming war ja quasi iTunes der größte Anbieter. Und Streaming ist ja eigentlich genau das Gleiche. Also während des Streamings wird auch runtergeladen. Darf man nicht vergessen. Es ist auch ein Download, bloß wird der Download quasi direkt wieder gelöscht. Diese Aggregatoren genannten Dienstleister wirken als Zwischenhändler zwischen kleineren Rechteinhabern und den Streamingdiensten. Es gibt Dutzende Aggregatoren auf dem Markt, die sich in Angebot und Gebühren unterscheiden. Hat man sich für einen entschieden, erfolgt vor dem Upload die erste für die Streaming-Plattform so wichtige Kategorisierung der Tracks. Die Künstlerinnen müssen ihre Musik in Genres einteilen, keine Angabe zu machen ist nicht zulässig. Markus Reuter macht sich jedenfalls keine Illusionen über den Wert seiner Musik im Streaming-Kontext. Wenn man jetzt naiv ist als Musiker, denkst du ja, ich gebe denen ja Produkt und das ist mein Produkt, was dann da in diesem System existiert. Aber nee, das ist ja nur ein Content. Das ist wie ein Blog-Eintrag, den du schreibst, das ist wie ein Tweet, den du machst. Und jeden Content, den man dieser Firma gibt, gibt der Firma Wert. Und dadurch, dass man in dieses System diesen Wert hineingibt, promotet man auch das System. Selbst aktiv. Ist genau das Gleiche mit Twitter oder Facebook. du schickst ja Leute dann auch auf Facebook, wenn du sagst, ich habe da irgendwie einen Post gemacht. Ne? Und das ist halt eben die Problematik. Das verstehen die Menschen nicht, dass sie nicht nur den Content generieren, sondern sie sind auch die Werbemaschine. Sie rühren die Werbetrommel für diese Unternehmen. Na, es sind ja wirklich fast alle drauf, aber keiner beschwert sich groß. Ne? Vor allem nicht organisiert. Ja, wie gesagt, man versteht es ja nicht. Es ist ja so wenig transparent, aber wenn du halt eben, sag ich mal, sowieso aus so einer Position kommst wie ich, wo ich sowieso nie Erfolg hatte, ja, wo also, sag ich mal, keine kritische Masse da ist, um, ich sag jetzt mal, dann vielleicht 5.000 Euro im Monat zu kriegen über Streaming. Ich habe auch eine Zeit lang pro Monat, wie viel waren es? 5,5 Millionen Streams gehabt bei einem Service, der heißt Pandora. Den gibt es nur in den USA. Das ist mehr so wie so ein Online-Radio. Und da habe ich dann eben für diese 5 Millionen Streams im Quartal gut wie 500 Euro gekriegt. Also das war wirklich unglaublich erschreckend damals schon. Und ich habe dann auch immer gesagt irgendwie, okay, ich bleibe jetzt irgendwie positiv und gucke halt. Ich habe dann auch sowas gemacht, wie andere Leute das im Business vielleicht machen. Und habe ich gesagt, okay, der eine Track, der wird so viel gestreamt. Jetzt mache ich einfach mal noch 2, 3, die, sag ich mal, ähnlich sind. Aber man kriegt die dann nicht da rein. Weil bei Pandora hast du keine Rückmeldung bekommen, welche Art von Playlist, sag ich mal, das ist, indem dein Stück erfolgreich ist. Und hier ist sie, die Hitsingle von Markus Reuter aus dem Jahr 2000, Hold, ein über 8-minütiges Ambient-Stück, gespielt auf der von ihm entwickelten Touch-Gitarre. Also wird es so auch von den Unternehmen kommuniziert, dass wenn ihr in solchen Playlists auftaucht, dann geht es euch besser? Es ist tatsächlich so, dass bei den großen Unternehmen halt es gepredigt wird, nur noch digital. Und es dort auch viele Menschen gibt, die da sitzen, die da arbeiten, die so alt sind, beziehungsweise so jung, dass sie das überhaupt nicht mehr verstehen, was halt eben für einen Wahnsinnsgewinn ein physikalisches Produkt bringen kann. Also ich kann das sagen, da ich, sag ich mal, komplett die Macht über meine Musik und meine Produkte habe, weiß ich, ich kann zum Beispiel etwas produzieren für 5.000 Euro, wo ich mit Sicherheit hinter 50.000 Euro rauskriege. Das musst du dir mal vorstellen, Faktor 10. Ja? Aber wenn ich dieses Produkt, was ich für 5.000 Euro herstelle, eben in die modernen Medien gebe, mache ich vielleicht 50 Euro. Im Normalfall ist Markus Reuter 6 Monate im Jahr unterwegs auf Tour und spielt dabei 50 bis 80 Konzerte. Nun, in der Corona-Zwangspause, probiert er andere Dinge aus, wie etwa einen eigenen Podcast. Gast der 10. Folge war der kanadische Musikjournalist Anil Prasad, der das älteste Online-Musik-Interview-Magazin weltweit betreibt, Inner Vision. Und noch einmal war Anil Prasad richtig früh am Start, denn als einer der ersten Musikjournalisten recherchierte er bereits Ende der Nullerjahre zu Spotify und veröffentlichte zornige Artikel, die ihm heftige Reaktionen einbrachten. I remember doing a New Zealand Music Industry Conference or someone at Warner New Zealand. Ich erinnere mich an eine Musikkonferenz in Neuseeland. Ein Mitarbeiter von Warner Music wünschte mir den Tod, nachdem er und andere in einem Vortrag die fabelhaften Vorzüge des Streamings erläutert hatten, und zwar für Musiker wie für Fans. Da saßen alle möglichen Leute im Publikum. Ich habe dann die Frage gestellt, ob sie denn wüssten, wer alles in Spotify investiert hat, welche Majors und welche Risikokapitalfirmen. Follow the money, folgt dem Geld, das sollte man immer tun. Die Majors und weitere Konglomerate sind mit Spotify auf eine Weise verflochten, dass man das aus meiner Sicht ein Schneeballsystem zum Geldmachen nennen könnte, das aber die kleinen Labels und die Musiker komplett ausspart. Darüber wollte ich die Menschen aufklären. Und allein diese Tatsache hat mir mehr Feinde innerhalb der Branche beschert, als du dir vorstellen kannst. Und das setzt sich bis heute fort. Das ist schon komisch. Die Musiker, die ich interviewe, bewerben diese Interviews auch immer, weil ihnen gefällt, was ich mache. Aber wenn du jemanden aus der Musikindustrie fragst, dann wird demjenigen wahrscheinlich nur ein Wort mit 4 Buchstaben einfallen, wenn er meinen Namen hört. But if you talk to a music industry person, you will hear 4-letter words attached to my name. That would probably blow your mind. Anil Prasad ist seit diesen frühen Tagen wütend auf Kollegen im Netz, die sich angeblich von Spotify kaufen ließen, um für den schwedischen Dienst hemmungslos Werbung zu machen. Prasad lebt in San Francisco und ist mit vielen Musikern befreundet. Er nimmt die Sache auch persönlich. Aber wieso können die Musikproduzenten nicht von Spotify lassen, wenn es für sie doch kaum Sinn zu machen scheint? Musik. Ich besuche noch einen Berliner Musikarbeiter, Dietmar Post, der zusammen mit seiner Frau Lucia Palacios die Produktionsfirma Playloud betreibt. Die beiden drehen Dokumentarfilme wie über die legendären Proto-Punker The Monks und veröffentlichen stilistisch sehr breit gefächerte Reissues. Die stilistische Bandbreite reicht dabei von der Perkussionistin Limpe Fuchs bis zur wiederentdeckten Familie Hesselbach, den Funk-Punkern aus Tübingen. Veröffentlicht wird bevorzugt auf Vinyl. Warum noch diese uralte Technik? Naja, es gibt ja diesen berühmten Satz eines Designers, dessen Name mir jetzt nicht einfallen will, der gesagt hat, dass alles, was man nicht anfassen kann, man letztendlich auch nicht verstehen kann. Und ich möchte das gar nicht esoterisch überhöhen, aber dieses Haptische, das hat natürlich was. Da sind Fotos drauf, man muss das aus der Hülle ziehen, das ist eben auch ein kleines Ritual. Man freut sich über das Paket oder man freut sich, dass man im Plattenladen, hoffentlich im Plattenladen war und dort 3 oder 4 LPs gekauft hat. Vielleicht auch Dinge, die man gar nicht kannte, die einem von dem Plattenverkäufer empfohlen wurden. Dann nimmt man das mit nach Hause, dann entdeckt man dort vielleicht ein paar Fotos, Liner-Notes, Informationen dazu. Man muss sich sozusagen um dieses Ereignis des Plattenauflegens tatsächlich kümmern. Man muss das selber machen, man muss das selber in die Hand nehmen. Und wenn man es dann auflegt und die Nadel dann runtergeht und es knistert ein bisschen und das erste Stück setzt ein, dann hat man auch die Ruhe, um sich das anzuhören. Das heißt, das ist eben nicht so etwas, was einfach man so auflegt und dann fängt man sofort an mit dem Abwasch. Für jedes Release entscheiden Lucia und Dietmar gesondert, wie es erscheinen soll. Downloads bieten sie auch manchmal an. Aber warum Streaming? Es ist eben inzwischen so, dass selbst zum Beispiel die Taz eine Taz-Playlist hat und die läuft über Spotify. Das heißt, wenn ich also die Platte, die ich auf Vinyl rausgebracht habe, nicht auch parallel auf Spotify herausgebracht habe, sagt die Taz, kannst du also nicht in unsere Playlist. So, und jetzt ist die Taz natürlich eigentlich für den Biobauern da und wir verstehen uns natürlich als kleines Label durchaus auch als Biobauern. Also wir sind nicht Monsanto, aber Spotify ist Monsanto, das ist das Gift. Die vergiften das, was wir machen und das machen wir ja auch aus Leidenschaft. Naja, und also beispielsweise ist es auch so, wenn man Konzertagenturen, wenn die sozusagen dann eine Band promoten, wenn die live auftreten und auf Tournee gehen, sagen die, ja, wo ist denn bitte euer YouTube-Link? Wer den nicht hat, existiert nicht. Das ist so. Taylor Swift als eine der bestverkaufenden aktuellen Künstlerinnen probierte 2014 empört den Absprung von Spotify. 2 Jahre später kehrte sie kleinlaut zurück. Auch Acts, die sich lange verweigerten, landen früher oder später beim Streamingdienst, wie zum Beispiel Tool. So why have you guys not had anything on streaming up until this moment? I can't. I love my brothers. Sänger Maynard James Keenan vollzog diesen Schritt medienwirksam per Smartphone als Gast im Podcast von Joe Rogan, einem der beliebtesten Podcasts in den USA. Mittlerweile ist sogar Joe Rogan selbst zu Spotify gewechselt, eingekauft für satte 100 Millionen Dollar. Der Exklusivdeal umfasst alle der über 1600 bisher erschienenen Podcast-Folgen. Und auch diese beiden prominenten Herren podcasten seit neuestem auf Spotify. My father was silent most of the time. He was not communicative. I grew up thinking, you know, my father was like ashamed of his family. That was my entire picture of masculinity. Did you have to deal with that? So my father leaves when I'm 2. And I don't meet him until I'm 10 years old when he comes to visit for a month. I had no way to connect to the guy. You know, the guy's, he's a stranger who's suddenly in our house. I hear the sound. Bruce Springsteen und Barack Obama talken über die USA und ihre Leben. Auch das wird keine billige Angelegenheit gewesen sein. Und das sind nur die zwei prominentesten Beispiele aus dem mittlerweile gigantischen Podcast-Angebot auf Spotify. Aber was steckt dahinter? Die Musikjournalistin Liz Pelly aus New York, die Streaming zu einem ihrer Spezialgebiete gemacht hat. On one hand, the entry into podcasting seems to basically just be like streaming services trying to figure out other ways in which they can sort of constantly be in people's ears. Vordergründig schaut es so aus, als ob die Streaming-Dienste versuchen würden, sich immer fester in die Gehörgänge der Hörer zu verankern. Auf der anderen Seite suchen sie ständig nach Mitteln und Wegen, wie sie ihre Kosten reduzieren können. Und das schaffen sie, indem sie immer weniger an die Künstler auszahlen. Viele der Podcasts laufen nicht nur auf den Plattformen, sondern sie gehören ihnen auch. Und je mehr die User die eigenen Produkte hören, desto weniger müssen sie an andere Künstler, Podcasts und Rechteinhaber zahlen. Das könnte also auch eine Motivation sein. Directly own more of the stuff that people are listening to, then that's fewer artists and podcasters and rights holders that they have to compensate. So there's been some conversation around that being a driving force as well. Woran man wieder merkt, wie egal das vermittelte Produkt aus Spotify eigentlich ist. Ende März 2021 startet das deutsche Spotify eine wahre Offensive mit 12 neuen Podcasts, darunter eine Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung über den Terroranschlag in München und mit einem Parodieformat, das andere deutsche Podcasts durch den Kakao ziehen will. Unternehmen können in den Podcasts natürlich Werbung schalten, auch das ein wichtiger Aspekt. So sind alle Zutaten zusammen für ein permanentes Online-Radio on Demand. Wie bei Facebook oder Google scheint auch hier die Entwicklung zu einem Quasi-Monopol unausweichlich. Bloß was bringen einem die anderen rund 350 Millionen User weltweit, wenn man sich nicht mit ihnen austauschen kann wie in den sozialen Medien? Gar nichts. Außer ein paar generierte Anspieltipps für Songs, die wir dann über Kopfhörer in der U-Bahn anhören, nur für uns. Und das ist die Idee von der Zukunft der Musik? How am I supposed to get it right and done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get it right and done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get it right and done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get any riding done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get any riding done? Vielleicht sollten wir uns wieder vergegenwärtigen, wie es so weit kommen konnte. Der große Fluch des 20. Jahrhunderts ist das Versprechen der Selbstverwirklichung, die Erhebung des Egos über alle gemeinsamen politischen Ideen. So hat es der britische Dokumentarfilmer Adam Curtis 2002 in seiner bahnbrechenden Serie The Century of the Self beschrieben. Nichts, so scheint es, nichts ist uns wichtiger als die persönliche Freiheit. Nur in ihr können wir uns entfalten, wie es uns beliebt. Dieses Versprechen wird uns permanent über alle Kanäle vermittelt. Kauf dich glücklich, meditier dich zur Gelassenheit, mach einfach, was du willst. Es kann sogar jeder den Sozialismus in sich selbst verwirklichen und dafür muss man noch nicht einmal seine Nachbarn kennen. Aber kann man sich einen unfreieren Menschen vorstellen als den, der im Schnitt, und das sind die aktuellen Zahlen, rund 4 Stunden täglich am Smartphone hängt? So hat es der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher beschrieben, dieser Prophet einer melancholischen Zukunft, die sich nie einstellen will, weil wir, die Konsumenten, gefangen sind im Dauerendorphin-Gewitter der Like-Society. Auch Matt Ryhurst zweifelt an diesen individuellen Glücksversprechen. Für ihn liegt das Glück immer in direkter Kommunikation. Zusammen mit Holly Herndon betreibt auch er einen Podcast namens Interdependence, der sich interdisziplinär um die Zukunft dieses Jahrhunderts dreht. Full independence sucks. Full independence is very difficult to distinguish from isolation. Totale Unabhängigkeit ist eine Sackgasse. Sie ist nur schwer von einer Isolation zu unterscheiden. Was mich aber an unabhängiger, an Independent-Musik am meisten interessiert hat, sind die ineinandergreifenden Elemente. Wenn jemand von außen diese Phase betrachten würde, würde er feststellen, dass das Wichtigste an der unabhängigen Musik die Befreiung des Individuums von den konservativen Institutionen war. Ein Insider würde aber feststellen, dass der Erfolg der Independent-Musik vor allem darauf basierte, dass ihre Akteure neuartige Geschäftsbeziehungen untereinander eingingen. So konnten sie ein unabhängiges Fundament bauen, auf dem die einzelnen Individuen gedeihen konnten. Aber wenn du dieses Fundament schleifst und den Individualismus über alles stellst, dann endest du bei lauter isolierten Akteuren, die sich gegenseitig Konkurrenz machen und traurig Burial hören, weil sie sich von der Gesellschaft entfremdet fühlen. Wenn man nun, um diesem Dilemma zu entgehen, am Web 3.0 bastelt, und ich bin stolz darauf, bei dieser Entwicklung dabei zu sein, dann konzentriert man sich ganz auf diesen Aspekt der Interdependenz, der wechselseitigen Beziehungen untereinander. Am Web 3.0 basteln Techies wie Matt Dryhurst seit 10 Jahren oder besser gesagt an einer dezentralisierten Infrastruktur auf Basis der Kryptowährung Ethereum, die als Computernetzwerk fungiert. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Welche unabhängigen Bands oder Netzwerke fallen einem in der Bundesrepublik ein? Auf jeden Fall die legendären Krautrocker Can, ein Quartett mit wechselnden Sängern, das ganz bewusst an einem neuen Musikkonzept außerhalb der gängigen Rockismen forschte. Can nahmen in ihrem eigenen Studio auf und gründeten später ihr eigenes Label. Matt Dryhurst denkt die Unabhängigkeit aber noch viel radikaler. The Art Ensemble of Chicago and the ASCM is a great example of that, where everybody would learn. Das perfekte Beispiel ist das Art Ensemble of Chicago. Jeder kannte das Repertoire der anderen Mitglieder und konnte es spielen. Den einen Abend warst du der Star und die Band unterstützte dich. Den nächsten Abend war ein anderer der Star und so weiter. Solche Ansätze von Interdependenz und von kollektivem Komponieren tauchten zwar im 20. Jahrhundert hier und da auf, wurden aber nicht weiterentwickelt. Interdependenz steht für mehr als irgendein nettes, buntes Multikulti-Ding. Ich glaube, das hat richtig Potenzial. Das klingt nach der allgemeinen Ausbruchssehnsucht aus so vielen lähmenden Strukturen, die nur noch nerven. Corona macht es vor. Raus aus der Passivität des vereinzelten Konsumenten, rein in Gemeinschaften, die einen künstlerisch und sozial weiterbringen. Da ist interessant, wie sich Matt Dryhursts Ansichten über eine echte gemeinschaftliche Zukunftsmusik mit den Ansichten von Markus Reuter treffen. Markus hat als Musiker immer nur das gemacht, was ihn interessierte und weiterbrachte. Über das Vierteljahrhundert seiner Karriere konnte er sich ein Netzwerk an Musikerinnen und Fans aufbauen, eine menschliche Datenbank, die 350 Millionen Spotify-User nicht aufwiegen können. Neben seinen Einnahmen aus Albenverkäufen und Tourneen baut er auf das Modell modernes Mäzenatentum. Also ich konzentriere mich ganz klar auf die direkte Kommunikation mit den Fans, mit den Freunden, die halt eben mich unterstützen. Und die kaufen auch keine Produkte mehr bei mir. Die kriegen zwar natürlich die Musik, aber das ist halt eigentlich nur sowas wie eine Nebensache. Oder das ist das, was sie dann, sag ich mal, emotional versorgt, ja, die Musik. Aber sie unterstützen mich und meinen Prozess dadurch, dass sie mir halt eben dann wesentlich mehr Geld geben, als mein Produkt auf dem Markt wert ist. Ja, und das ist, stimmt natürlich nicht, weil mein Produkt ist natürlich entsprechend viel wert dann. Ja. Ich weiß noch, da gab es doch auch immer irgendwie so diese Bücher oder dieses so 1000 True Fans wäre das, was man bräuchte. Stimmt ja auch, klar. Jeder von den 1000 Leuten gibt mir 100 Euro im Jahr. Dann habe ich mit 100.000 Euro kommen ganz gut über die Runden. So könnte man so rechnen. Ich glaube aber, dass diese Zahl 1000 viel zu hoch angesetzt ist. Ja, also um wirklich 1000 Leute zu sammeln, ja, selbst wenn du, sag ich, wenn du jetzt populäre Musik machst, ja, ist das Problem, dass es so viele gibt, die populäre Musik machen und das halt so schnelllebig ist. Das heißt, um da wirklich über Jahrzehnte attraktiv zu sein, ist die Chance irgendwie relevant zu bleiben über so eine lange Zeit, wenn du eben Popmusik machst, geht gegen Null. Ja? Aber wenn du halt eben immer Kunst machst und du, sag ich mal, eine eigene Linie bekommst auf der künstlerischen Ebene, und das heißt eben nicht, dass du immer denselben Stil machst zum Beispiel, das kann auch das Gegenteil sein, dass du halt unvorhersehbar bist oder was weiß ich, das sind die Modelle, die halt eben überdauern werden. Also bin ich völlig von überzeugt. Es kann gar nicht anders gehen. Ja? Alles andere implodiert. Es ist ja nicht so, als ob es keine Alternativen gäbe. Gerade jetzt in der Pandemie, die für die allermeisten Musikerinnen katastrophale Folgen hat, sind Musikkäufe für jeden Musikliebhaber, der es sich leisten kann, Pflicht. Und die meisten kaufen ihre Schätze, wenn nicht über Mailorder im Plattenladen, dann auf Bandcamp, dem Musikportal, das den Bands deutlich mehr auszahlt als etwa Spotify. Die Kalifornier machen mit ihrem einladenden Design und einer hervorragenden Musikredaktion schon lange vor, wie Musikkaufen online Spaß machen kann. Doch auch hier ist nicht alles grün. Bandcamp zahlt als einziges der großen Portale keine GEMA-Gebühren für seine Streams. Und die sehr beliebten Bandcamp-Fridays einmal im Monat, wenn Bandcamp aus Corona-Solidarität auf seine Prozente verzichtet und der volle Erlös minus den PayPal-Gebühren an Label und Künstler geht, entpuppten sich als zweischneidiges Schwert. Markus Reuter hat auch hier seine Erfahrungen gemacht. Was dann aber passiert ist jetzt auf einmal, dass alle Leute dann für diesen Freitag dann noch was Neues fertig machen, einen neuen Release fertig machen, Musik, die sie vielleicht gar nicht veröffentlicht hätten. Kannst du sagen, ist ja auch super, haben die jetzt einen Anreiz, was zu machen? Finde ich auch wieder nicht schlimm, eigentlich. Aber die ganze Aufmerksamkeit wird dann auf diesen, also dann kämpfen die Leute, die vorher Freunde waren, die Musiker, gegeneinander auf einmal, weil sie alle an diesem einen Tag was verkaufen wollen. So, und kann man sich vorstellen bei diesen algorithmengetriebenen sozialen Netzwerken, was dann passiert an Verstopfung und an, es ist wirklich erschreckend. Also eigentlich ist es ja der Record Store Day mal 12. Genau. Bloß noch schlimmer. Ja, also einfach noch schlimmer. Record Store Day ist ja auch nichts für Independent Artists. Ne? Das ist ja auch eine Industrie. In den USA, wo Musikerinnen wegen der fehlenden gesetzlichen Krankenversicherung noch schneller von prekären Verhältnissen bedroht sind, regt sich immer mehr Widerstand. Gewerkschaften bildeten sich und auch ein kleines Streamingdienst wie Resonate auf Genossenschaftsbasis. Der Vorschlag einer American Music Library sieht einen öffentlich-rechtlichen Streamingdienst vor, den alle Bürger umsonst benutzen könnten. Künstlerinnen und Rechteinhaber würden korrekt bezahlt, Daten zu irgendwelchen kommerziellen Zwecken würden nicht anfallen. Das wäre kombinierbar mit einer Initiative lokaler Bibliotheken in den USA und Kanada, die jedem Ausweisinhaber lokale Streamingdienste anbieten. Noch einmal Liz Pelly, die Musikjournalistin. I think that is a really interesting project in what it represents in the bigger picture of the music streaming era as well, because these are locally focused projects that ich halte das für ein sehr interessantes Projekt im Streaming-Kontext. Diese Projekte konzentrieren sich ganz auf lokale Künstler, die sofort bezahlt werden. Die Künstler dürfen ihre Musiksammlung und Mixe selbst kuratieren, und das könnten auch Lokalgrößen, die eng mit der Szene verbunden sind. Think global, act local. Nichts hat sich geändert an diesen nachhaltigen Ratschlägen. Die eine große Streaming-Lösung für alle Musikstile und fast alle Länder unterliegt den Gesetzen des chronischen Wachstums mit allen Mitteln. Dass es dabei um Musik geht, ist eher Nebensache, aber es ist keine Nebensache für die Abertausenden von Musikerinnen, denen nicht erst seit Corona das Wasser bis zum Hals steht. Lösungen tun Not. Dietmar Post vom Play Loud Label in Berlin will sich als Kulturschaffender aber nicht so wichtig nehmen vor den anderen Dienstleistern. Machen wir uns nichts vor, also das Durchschnittseinkommen der bei der Künstlersozialkasse gemeldeten Künstler lag, ich glaube, im letzten Jahr bei 16.000 oder 17.000 Euro im Jahr. Das heißt, wenn ich den Mindestlohn verdienen würde, komme ich ungefähr auf, glaube ich, 19.000 oder 20.000 Euro im Jahr. Das heißt, wir arbeiten unter dem Mindestlohn. Und da frage ich mich, weil wir sind ja nicht die Einzigen, deren Arbeit entwertet wird, sondern auch die Arbeit derjenigen, die uns zum Beispiel die Platten nach Hause liefern, nämlich die ganzen DHL, Deutsche Post, Hermes, FedEx und wie sie heißen, zahlen ja auch ihren Leuten nicht genügend Geld. Auch die sind im Prinzip prekär beschäftigt. Aber eben auch die Kassiererinnen und Kassierer oder die Leute in der Pflege. Warum gibt es eigentlich nicht eine große Solidaritätswelle all dieser Leute, die echt schlecht bezahlt werden? Und ich frage mich auch, was eigentlich Frau Grütters macht. Die tief in der Hochkultur verankerte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die so schwer ein Herz für das kreative, subkulturelle Fußvolk entwickeln kann. Aber es wird höchste Zeit. Das Tolle an Popmusik war ja immer, dass Popmusik so wahnsinnig im Jetzt steckt. Und aber gleichzeitig auch, wenn es richtig gute Popmusik ist, einen Entwurf für die Zukunft aufzeigt. Und deswegen ist eben Popmusik auch einfach, das ist einfach wichtig. Und man kann es nicht solchen Leuten, die davon nichts verstehen, wie der Chef von Spotify, überlassen. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen denen nicht das Feld überlassen. Matt Dryhurst glaubt nicht an die Reformbarkeit der großen Streamingdienste. Er hat seine eigene Vision eines Web 3.0. It's still very early, but the basic principle is, you know, within the next 5 years. In den nächsten 5 Jahren sollte es für einen Künstler oder ein Label möglich sein, seinen Katalog auf eine dezentralisierte Infrastruktur zu setzen, alle Daten zu besitzen, alle Plays, seinen eigenen Markt aufzubauen und vor allem die Preise zu bestimmen. Das wird alles kommen. All of that is like very close. Markus Reuter konnte während des Lockdowns immerhin mehr Zeit mit seiner neugeborenen Tochter verbringen. Und nicht nur wegen ihr schaut er immer möglichst gelassen in die Zukunft. Spotify und Co., das ist die Parallelwelt, das ist die Scheinwelt, das ist da, wo Zahlen mehr gelten, also Quantität mehr gilt als Qualität. Und da habe ich überhaupt nichts mehr mit am Hut. Also ich weiß es nicht. Ich meine, jeder Mensch, selbst du, wenn du dir was kochst, ich weiß nicht, ob du kochst oder so, dann möchtest du ja auch, dass das schmeckt. Ja, und die Menschen lösen sich dann einfach emotional von der Welt, von dem, was Mainstream ist, in Anführungsstrichen, lösen sich davon und machen ihr eigenes Ding. Da habe ich Vertrauen in die Menschen, dass die halt eben sich auf Dauer nicht verarschen lassen. Ja. Das war We are lost in music. Warum der Erfolg des Streamings die Musikkultur gefährdet. Sendung von Florian Fricke. Es sprachen Michael Bartle, Katja Schild, Jens Schuster und der Autor. Ton und Technik Daniela Röder und Robin Ault. Produktion Barbara Streidel. Redaktion Thomas Kretschmer. Die Playlist und weitere Folgen des Generator-Podcasts findet ihr auf bayern2.de Zündfunk. Baby, I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. 4 days has never felt so long. If three's a crowd and two's us, one slipped away.